Das werden ja immer mehr Leute. Schön, dass es so viele sind. Das nächste Mal muss das Kaffeetisch wohl anbauen oder wir stellen hier auf die Wildenbruchstraße einfach ein riesiges Oktoberfestzelt. Genau, schön, dass ihr alle da seid. Ich begrüße euch zur dritten und vorerst letzten Veranstaltung der Reihe der autonomen Neuköllner Antifa, des ABCs der radikalen Linken. Heute diskutieren wir über das heikle und auch spannende Thema, welche Kritik an Deutschland denn die richtige ist, antideutsche oder antinationale Kritik. Zum kurzen Ablauf, also wir machen die Diskussion folgendermaßen, also zuerst stellt sich jede Gruppe vor, dann in einer zweiten Runde gibt es die Möglichkeit darauf zu antworten, dann können sich die Gruppen gegenseitig die Fragen stellen, dann habe ich noch ein, zwei interessante und brisante Fragen und zum Schluss seid ihr gefragt, euch einzumischen und offene und unklare Punkte zu fragen und genau, das wäre es mit der Veranstaltung und ich habe noch eine Zusatzankündigung, wir sind sehr froh, heute die Genossinnen aus München begrüßen zu dürfen, da in München nächste Woche am 3. Oktober die alljährlichen Einheitsfeierlichkeiten stattfinden, ich glaube, das Motto ist irgendwas mit Trachten in ganz Deutschland oder sowas, zeitgleich zum Oktoberfest wollen uns die Genossinnen eben Überblick über die Gegenaktivitäten geben. Also es lohnt sich auf jeden Fall, länger zu bleiben und sich das auch noch mit anzuschauen. So, dann begrüße ich zunächst unsere Gäste. Das ist die emanzipative und antifaschistische Gruppe aus Pankow, dann Never Going Home und zu guter Letzt ein Vertreter der Gruppe Theorie Organisationspraxis. Alle kommen aus Berlin. Genau. Dann starten wir auch gleich. Gut, schönen Abend. Ich beginne mit einem kurzen Input zu der Frage, warum Deutschland immer noch der Hauptfeind ist. Ich habe mir das so vorgestellt, dass ich drei Thesen vorstelle, von der die eine historische Rekapitulation der Situation 1990 ist. Anschließend müsste ich auf die NS-Rezeption der antideutschen Linken eingehen, jedenfalls eine kurze Perspektive darauf entwickeln und zum Schluss die Frage stellen, warum man immer noch über Auschwitz sprechen sollte. Nie wieder Krieg, nie wieder Deutschland, nie wieder Auschwitz. Die linke Gemengelage 1990. Der Zusammenbruch des real existierenden Sozialismus veränderte die innerlinke Strömungslandschaft in Deutschland nachhaltig. Der zentrale Bruch verläuft ab den 1990er Jahren zwischen sogenannten Anti-Imperialistinnen und der antideutschen Strömung. Nach der relativen Einigkeit, die große Teile der deutschen Linken an den Tag legten, als es darum ging, gegen die deutsche Vereinigung zu sein, zeigte sich relativ schnell die absolute Uneinigkeit, wenn es darum ging, warum man sich gegen die Wende aussprach. Sahen die einen den Zusammenbruch des real existierenden Sozialismus als tatsächlichen Verlust des besseren Systems, mahnten die anderen vor dem Wiedererstarken des deutschen Hegemons in der Mitte Europas, dem Vierten Reich und der Gefahr eines neuen, aber transformierten Narzissmus. Die sogenannte antideutsche Linke kritisierte besonders die NS-Rezeption der traditionellen deutschen Linken, die sich in der Kontinuität der Arbeiterinnenbewegung der 1920er Jahre und der Sendung von 1917 sahen. Die ökonomistische und faschismustheoretische Deutung des Nationalsozialismus versteht diesen als Diktatur des Kapitals über die Arbeiterinnen und rückte den Krieg in den Mittelpunkt der Rezeption. Diese Rezeption kann man zuspitzen auf die Formel nie wieder Krieg. Die antideutsche Linke hingegen versuchte stärker die Frage nach dem Bündnis aus Mob und Elite, wie es Hannah Arendt formulierte, das heißt der deutschen Volksgemeinschaft und dem eliminatorischen Antisemitismus in den Mittelpunkt zu rücken. Die Ermordung von 6 Millionen Jüdinnen liegt im Zentrum der NS-Rezeption. Dies lässt sich mit der Formel nie wieder Auschwitz zusammenfassen. Und da sieht man jetzt relativ schnell, dass nie wieder Krieg und nie wieder Auschwitz an bestimmten Punkten dann gegeneinandertreffen. Die nie wieder Krieg-Formel knüpft viel stärker an die eigenen Leiterfahrungen an und thematisiert eben nicht, dass die Arbeiterinnen zum einem sehr großen Teil keinen Widerstand geleistet haben, sondern in der deutschen Volksgemeinschaft gemeinsam dem Vernichtungsantisemitismus und dem deutschen Vernichtungswahn frönten. Das hat natürlich dann Auswirkungen, die sich dann vor allem in Zeit der Proteste gegen den Golfkrieg deutlich machen, während eine antideutsche Position die amerikanische Position befürwortete, eben um Israel von einem drohenden Angriff zu oder nach den Angriffen zu schützen, meinte die antiimperialistische oder klassische Position, dass mit der Formel nie wieder Krieg, es darf überhaupt keinen Krieg mehr geben. Ich möchte jetzt noch ein bisschen detaillierter auf die Frage eingehen, wie sich die antideutsche NS-Rezeption denn genau ausformuliert. Ob nach Auschwitz sich noch leben lasse, die NS-Rezeption der antideutschen Linken. Die antideutsche Linke versucht eine NS-Rezeption, die Auschwitz sowohl in eine Kontinuität der Geschichte, der Dialektik der Vernunft und der Entwicklung und Logik des Kapitalismus stellt, als auch untrennbar mit der modellhaften Kulmination der grausamen Seiten der gescheiterten Aufklärung in Deutschland verbindet. Sie versucht also eine Verbindung von materialistischer und ideologischer Erklärung, systematischer und historischer in eine Konstellation zu setzen, die Auschwitz als Modell deutet. Das heißt, als eine untrennbare Verbindung des Besonderen, Spezifischen und der allgemeinen Erwägung. Exemplarisch kann man diese Position oder dieses Modell, diese Konstellation an der Rede von der negativen Aufhebung des Kapitals im Nationalsozialismus deutlich machen. Was ist die negative, oder diese Rede von der negativen Aufhebung des Kapitals? Das ist jetzt ziemlich zusammengerafft und relativ thesenartig. Die Widersprüche des Kapitalismus und die Gefahr, dass der Staat anhand derer auseinanderbricht, wird identifiziert mit der abstrakten Seite des Kapitals, dem sogenannten raffenden Kapital. Diese abstrakte Seite bedroht die Nation und muss deshalb beseitigt werden, zugunsten des allgemeinen Guten der Volksgemeinschaft. In einer personifizierenden Logik, die die Jüdinnen mit eben dieser abstrakten Seite des Kapitals gleichsetzt, bedeutet dies die Vernichtung von Jüdinnen mit dem Ziel, die produktive, geeinte, harmonische Volksgemeinschaft herzustellen bzw. wiederherzustellen. Auf einer logisch-systematischen Ebene, wenn wir das Argument quasi auseinandernehmen, sehen wir, dass auf der einen Seite die Krisenhaftigkeit des Kapitals thematisiert wird und die Widersprüchlichkeit des Kapitalismus. Auf einer ideologischen Ebene geht es um die Frage nach Antisemitismus als Identifikation mit der abstrakten Seite des Kapitals. Allerdings werden auch die Spezifiken der deutschen Entwicklung seit dem 19. Jahrhundert als Teil der Erklärung in Erwägung gezogen. Das sind zum einen die Frage nach der personifizierenden Logik der Staatsunmittelbarkeit und daraus resultierend die Ideologie der Volksgemeinschaft. Diese spezifisch deutschen Phänomene dürfen jetzt nicht als zufällige Besonderheiten gesehen werden, die eben halt irgendwie dazu führen, die theoretisch sich in anderen Ländern genauso ereignet hätten. Denn dann verbliebe Auschwitz auf der Ebene des Beispiels verhaftet, also als etwas, was rangezogen wird, um einen allgemeinen Satz zu erklären. Die Besonderheit nun, die eben gegen das Beispiel spricht und deshalb eben nicht aus einer allgemeinen Erwägung des Nationalismus erklärt werden kann, liegt im qualitativen Umschlag. Der deutsche Vernichtungswille führte zum Mord an 6 Millionen Menschen. Diese absolute sinnlose Katastrophe der zweiten Natur ist eben nicht mehr als quantitative Steigerung des kapitalistischen Normalvollzugs zu verstehen. Die absolute Sinnlosigkeit folgt auch keinem kapitalistischen, zum Schluss keiner kapitalistischen oder staatsaffinen Logik mehr. Die Vernichtung der Jüdinnen wird zum Selbstzweck. Die Ausbeutung der Arbeitskraft zugunsten der Vernichtung, gar das Ende der Ausbeutung zur Plankenvernichtung. Das Priorisieren dieses Vernichtungsübernehmens gegen die rationalen Staatsinteressen, wie das Aufrechterhalten der Wirtschaft oder die Unterstützung des Kriegs verläuft. Auschwitz wird gar zur Umkehrung der kapitalistischen Logik. Die Gaskammern, und hier beziehe ich mich auf Moshe Postone, werden zur Fabrik der Vernichtung, deren Ziel nicht mehr die Selbsterhaltung des Kapitals ist, sondern die Ermordung von Menschen. Hör mir auf mit diesem Auschwitz, postnarzisstische Gesellschaft und warum ich immer noch von der Shoah sprechen möchte. Warum hat jetzt nun, das ist die Frage, eine Analyse des Nationalsozialismus irgendeine Bedeutung für eine moderne oder zeitgemäße linke Positionierung außerhalb von Erinnerung und Gedenkpolitik? Oder anders ausgedrückt, warum sich mit der Shoah auseinandersetzen, wenn wir doch eigentlich uns mit dem Kapitalismus auseinandersetzen sollten? Dazu mehrere Thesen. Die ersten beiden bewegen sich vor allem auf einer geschichtstheoretischen Ebene. Nach der Shoah kann man nicht mehr ungebrochen von der Arbeiterinnenklasse als revolutionäres Subjekt sprechen. Das Bündnis aus Mob in Elite, das klassenübergreifende deutsche Mörderinnenkollektiv, hat jegliche organisatorische Praxis der Massenorganisation mit der Gefahr des Umschlags in die Grausamkeit belegt. Zweitens, Auschwitz ist nicht versöhnbar mit jeglicher sinnhaften historischen Integration. An Auschwitz kann man nicht anknüpfen, den Mord mit irgendeinem Sinn belegen. Was sowohl in der linken Rezeption getan wurde als Sieg der Arbeiterinnenklasse über den Faschismus, als auch in einer liberalen Rezeption mit der Ideologie der Menschenrechte. Damit stellt sich allgemein die Frage für eine Linke, wie Geschichte und Utopie nach 1945 überhaupt noch gedacht werden können. Die zweiten Thesen beziehen sich stärker auf die Rede vom sogenannten Postnarzissmus. Unstrittig ist, glaube ich, dass 1945 in Ost- und Westdeutschland kein Einschnitt geschehen ist. Das deutsche Mörderkollektiv bestand in der neuen deutschen Volksgemeinschaft in BRD und DDR fort. Dies zeigt sich zum einen auf einer materialistischen Ebene in der Verfasstheit der deutschen Staaten, insbesondere der Bundesrepublik, zum Beispiel in solchen Sachen wie dem über Jahre hinweg geltenden Staatsbürgerinnenrecht, das sich an einer Blutlinie festmachte, und die Tendenz, Klassengegensätze zugunsten des einheitlichen Volkes zu überwinden, was sich zum Beispiel an der Entwicklung der deutschen Sozialdemokratie zeigt. Die hat damit übrigens nicht nach 1945 angefangen, sondern eigentlich 1914. Und zum Beispiel solchen Reden wie dem Ideal der Volkspartei, in dem ohne Rücksicht zu nehmen auf Klasseninteressen etc. Alle zugunsten des Volkes vereint werden sollen. Das zeigt sich natürlich auch, und das ist, glaube ich, die einfachste oder sichtbarste Ebene, an der personalen Kontinuität in Verwaltungen und Regierungseliten. Wer den SS-Staat verwaltet hat, der hat auch zum sehr großen Teil jedenfalls in der BRD Behörden, Ämter und Verwaltung geleitet. Eine etwas schwieriger zu fassende Ebene ist natürlich die ideologische Ebene. Es ist zwar relativ leicht festzustellen, dass Rassismus und Antisemitismus quasi ab 1945 weiter in einer transformierten, wenn auch in einer transformierten Variante grassierten, aber auch andere Formen des nationalsozialistischen Ideologie waren sicherlich gebrochen, aber dennoch vor allem in der Bundesrepublik, aber auch in der DDR verhalten. Zum Beispiel die Rede von der deutschen Opferbereitschaft, das Denken des Allgemeinen vor dem Einzelnen, also das Höherstellen der Volksgemeinschaft vor individuellen Rechten. Hierbei handelt es eben sich nicht darum, ein deutsches Wesen oder einen deutschen Volkscharakter zu proklamieren. Vielmehr muss Ideologie als eine Form der Praxis verstanden werden, die bestimmte Subjektivität mit hervorbringt. Eine eindeutige Trennung zwischen dem ideologisch-geistigen und dem materialistisch-praktischen ist nur im Zusammenhang mit einer analytischen Trennung in ihren Extrempolen sinnvoll. Da es keinen oder kaum Einschnitte gab, dass es keine Arbeit an diesen Subjektivitäten gab oder wenig Arbeit an diesen Subjektivitäten, sondern sie weiter transformiert worden sind und gewisse deutsche Ideale weiter auf einer performativen Ebene ausgehandelt worden sind, zeigt, dass diese Ideologien weiter bestehen. Zusammenfassend oder zum Schluss kann man sagen, nach Auschwitz kann kritisches linkes Denken immer nur in Bezug auf die Möglichkeit der absoluten Vernichtung gedacht werden. Dies hat sowohl Konsequenzen für die analytischen Kategorien in der Formanalyse als auch in der materialen Verteidigung liberaler Freiheiten, einer kritischen Analyse des Antisemitismus und des Kollektivs sowie eine vorsichtige Haltung gegenüber der Praxis. Sie wendet sich strikt gegen eine Verdrängung oder Normalisierung von Auschwitz. Allerdings muss man das einräumen, dass dieser Verzicht oder dieser Vorbehalt gegenüber Praxis auch einige Probleme mit sich bringt. So sieht man in den momentanen Krisen hört man relativ wenige Interventionen von antideutscher Seite. Hier sind auf alle Fälle Defizite in der antideutschen Analyse festzustellen. Dennoch bleibt zu sagen, Deutschland aufs Maul. Beruhigt mich ja jetzt ein bisschen aus zwei Gründen. Hört man das? So? Schlimm. Es beruhigt mich jetzt ein bisschen. Deutschland aufs Maul sind wir genauso. Und auch Auschwitz als Fluchtpunkt oder wie auch immer. Oder als Ausgangspunkt kritischen Denkens. Haben wir auch nichts gegen einzuwenden. Außerdem hat meine Vorrednerin jetzt so lange gesprochen, dass ich auch keine Hemmungen haben muss. Also wir sind hier so ein bisschen in der Position, sowohl eine kritisierte Position darstellen zu müssen, als auch inzwischen 4 Jahre Debatte darum, die aus unserer Sicht geprägt war von allerhand Verdrehungen. Und das ist sehr schwer in 10 Minuten unterzubringen. Ich habe es gestrafft, soweit es geht. Wir müssen mal schauen, ob das noch verständlich ist. Versuch's mal. Also wir hatten einige Schwierigkeiten. Achso, ich muss es ablesen, tut mir leid. Das ist eine Zumutung, aber so kriegen wir mehr Content in die Minute. Also wir hatten einige Schwierigkeiten, uns für diese Veranstaltung zu motivieren, weil wir weil uns echt eine Menge Quatsch aus antideutscher Ecke um die Ohren geschlagen wurde. Uns wurde, Zitat, Geschichtsrevisionismus unterstellt, weil wir den deutschen Nationalismus von heute nicht in erster Linie aus einer postnazistischen Verfassung deuten. Und in einem Text, den die ERG zur Vorbereitung eingebracht hat, wird uns die, Zitat, Verhöhnung der Opfer in den Vernichtungslagern vorgeworfen. Warum? Weil wir den Zusammenhang von kapitalistischer Vergesellschaftung und nationalsozialistischem Exzess beleuchtet haben oder das zumindest versucht haben. Das ist eine irgendwie verbotene Kommensurabilisierung, wie dort steht, von Auschwitz. Im Imagine-Aufruf von 2011, den einige von euch vielleicht vor Augen haben, wird nahegelegt, wir würden, Zitat, Auschwitz leugnen. Solche Anschuldigungen sind in antideutschen Kreisen leider inzwischen eher die Regel als die Ausnahme. Die antideutsche Position war aber nicht immer so durchgeknallt. In den 90ern hat antideutsche Kritik die üblen Traditionen der Linken angegriffen. Die Lohnabhängigen und das Volk wurden als Teil des Problems enttarnt, was heißt enttarnt, kritisiert steht hier. Verkürzte Kapitalismuskritik wurde zu Recht als strukturell antisemitisch denunziert. Das deutsche Modell des sozialpartnerschaftlichen Kapitalismus wurde zu Recht als besonders hermetisch denunziert. Antideutsch war Punkrock, war eine Kritik ums Ganze. Natürlich war auch ich Antideutscher. Das ist bekanntlich nicht mehr so. Beides nicht. Antideutsch ist kein Punkrock mehr und ich bin kein Antideutscher mehr. Heute verteidigen viele Antideutsche das Abendland gegen den Islamismus und sind dabei oft rassistischer als Normalbürger. Andere sehen vor lauter deutscher Spezifik den kapitalistischen Wald nicht mehr. Antideutschtum ist bei vielen zum identitären Ticket verkommen, man könnte sagen zum Hauptwiderspruchsdenken, wenn überhaupt ein Widerspruchsbegriff vorhanden wäre. Also, was wollen wir hier? Die Debatte hat glücklicherweise zwei vernünftige Ausläufer. Die Frage nach dem Verhältnis von kapitalistischem Allgemeinem und nationalem Besonderen und damit verbunden die Frage nach der Eigendynamik des Ideologischen. Mit Blick auf unsere KritikerInnen will ich versuchen, beide Punkte einzukreisen. Es geht um die Grundstruktur des Nationalismus, um die Bedeutung des Nationalsozialismus im Versuch, die nachzuzeichnen und eben um die Frage, wie sich Ideologien reproduzieren. Und auch da sehe ich unerwarteterweise Anknüpfungspunkte mit meiner Vorrednerin, die auf die Performance des Ideologischen hingewiesen hat. Vorläufig ausgeklammert bleiben geschichtspolitische Themen und der deutsche Krisennationalismus. Ich hoffe, wir kommen in der Fragerunde oder in der Aussprache hier nochmal dazu. Also erstens, Nationalismus und Weltkapitalismus. Nationalismus war und ist die primäre Ideologie staatsbürgerlich vergesellschafteter Individuen. Eine objektive Denk- und Fühlform der kapitalistischen Moderne. Nationale Identität erscheint als unmittelbare und ursprüngliche Eigenschaft, nicht als reflektierter Standpunkt. Historische Nationalideologien sind Erfindungen des 19. und 20. Jahrhunderts, sind Rationalisierungsversuche. Eine kritische Theorie der Nation und des Nationalismus muss ausweisen, wie diese spontanen identitären Haltungen mit den grundlegenden Formen bürgerlich-kapitalistischer Vergesellschaftung zusammenhängen. Auch im gegenwärtigen Europa, in dem sich ja nationalstaatliche und supranationale Vergesellschaftungsaspekte überlagern, ist nationale Identifikation vordringlich. Warum? Weil Staaten, staatlich verfasste Nationalökonomien, noch immer den primären Reproduktionsrahmen der Individuen bilden. Die einzelnen, vereinzelten Individuen sind in der Regel auf Gedeih und Verderb vom nationalökonomischen Schicksal des für sie zuständigen Staates abhängig. Und dieses Schicksal entscheidet sich ganz wesentlich in der Weltmarktkonkurrenz der Nationalökonomien. Wohlstandsniveau, Wachstumschancen, Möglichkeiten sozialer Umverteilung, alles hängt davon ab. Theoretischer Ausgangspunkt ist also nicht diese oder jene Nation, sondern der Weltmarkt, der sich bis heute entfaltet und integriert. Der Weltmarkt war vor dem bürgerlichen Staat da. Bürgerliche Staaten sind im 18. und 19. Jahrhundert als Agenturen der Weltmarktkonkurrenz entstanden. Die spezifisch bürgerlich-kapitalistische Form von Produktion und Reproduktion war und ist auf Wettbewerbsfähigkeit zugeschnitten. Das ist ja das Stichwort von Neoliberalismus 2.0, also der aktuellen Reformen in der EU. Auf Konkurrenz um Marktanteile, auf Investitionen, auf Wachstumschancen und kapitalistischen Reichtum. Der bürgerliche Nationalstaat institutionalisiert damit eine besonders feindselige Form der Daseinssicherung, nämlich kapitalistische Verwertung. Der aus systemischer Logik heraus nie zur Ruhe kommt und ständig Krisen produziert. Nationalismus antwortet auf die strukturellen Bedrohungslagen dieser feindseligen Gesellschaftsordnung. Er überspannt seit mindestens 100 Jahren die Klassenspaltung, weil Lohnabhängige und Kapitalfraktionen nationalökonomisch tatsächlich in einem Boot sitzen. Der Klassenkonflikt ist nicht aus der Welt, aber er ist in eine staatsbürgerliche Verlaufsform gebracht. Eine mögliche andere Verlaufsform, der proletarische Internationalismus, ist seit 90 Jahren tot. Zweiter Punkt. Anatomie des Ideologischen. Das ist ein bisschen dunkel hier. Aber ist diese Perspektive, die ich gerade skizziert habe, ist sie nicht total ökonomistisch? Wird hier nicht die Eigendynamik des Ideologischen verfehlt? Werden nicht andere Herrschaftsverhältnisse ausgeblendet? Im Gegenteil. Zentraler Satz. Nur wer die allgemeinen Konstitutionsbedingungen von Kapitalismus, Staat und nationalistischer Ideologie ins Auge fasst, kann ihre Geschichtlichkeit, die Dynamik ihrer historischen Ausformungen richtig deuten. Nur wer die prozessierenden Widersprüche der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft im Allgemeinen einbezieht, kann ihre historischen Gestalten entziffern. Natürlich gibt es nicht den Staat, sondern nur historisch konkrete Staatswesen innerhalb globaler Ausbeutungsbeziehungen. Aber es gibt allgemeine Formen globaler Ausbeutung und innerhalb dieser gibt es allgemeine Konfliktlagen, auf die Nationalismus antwortet. Insofern ist unsere Perspektive formkritisch. Zentral dabei ist, dass die Ideologie nationaler Identität sich präzise um die Widersprüche bürgerlich-kapitalistischer Vergesellschaftung entspinnt und diese ideell aufhebt. Zentral ist also ihr projektiver Charakter. Nationalismus ist keine bloße Widerspiegelung der ökonomischen Lage, ist auch nicht bloß Abdruck materieller Interessen. Vielmehr vereindeutigt er die widersprüchlichen, individuell unverfügbaren Vergesellschaftungsbedingungen auf einen klaren, politisch gangbaren Interessenstandpunkt hin. Die Identifikation mit der Macht des Staates entschädigt ideell für die ständige Kränkung des bürgerlichen Individuums. Die irrationalen Überschüsse nationaler Ideologie, Töten und Sterben für die eigene Nation, sind Indizien der kapitalistischen Angst, die sie zugleich kompensiert und verlängert. Politisch zentral sind nicht die unterstellten Kontinuitäten des Ideologischen, sondern seine enorme Plastizität und Flexibilität. Ideologische Widerspruchsbereinigung ist tägliche Identitätsarbeit. Hier ist der Anknüpfungspunkt zu meiner Vorrednerin. Denn die Widersprüche sind ja strukturell. Sie sind und bleiben da und verschieben sich zugleich mit jedem Verwertungs- und Krisenzyklus. Das kann man gerade ganz gut in den Widersprüchen der Europapolitik erkennen, wo sich Deutschland quasi aus nationalem Interesse gegen nationales Interesse wenden muss. Und genau hier ist der Einsatzpunkt des Politischen, die reale Möglichkeit und das revolutionäre Gebot, die zwanghafte Reproduktion des Immergleichen herauszufordern und zu durchbrechen. Letzter Punkt. Fluchtpunkt Nationalsozialismus. Schön und gut, könnte man sagen, aber wird durch diese formkritische Perspektive nicht doch wieder der spezifisch deutsche Nationalismus auf eine allgemeine Ideologiemechanik heruntergebracht? Wir denken nicht. Es kommt darauf an, wie man so eine Formkritik entwirft. Unser Entwurf setzt die ideologischen und praktischen Exzesse des Nationalsozialismus als theoretischen Fluchtpunkt. Die Ideologie der Volksgemeinschaft bietet eine besonders konsequente Auflösung konstitutiver Konfliktlagen des Kapitalismus. Die Perspektive eines durch rassische Abkunft gesicherten nationalen Privilegs, die autoritäre Befriedung der Klassengesellschaft und im handgreiflichen Endkampf gegen eine projizierte jüdisch-plutokratische Weltverschwörung die Aussicht, die Ohnmachtserfahrung bürgerlicher Individualität ein für allemal auszuhebeln. Dieser ideologische und staatspolitische Lösungsversuch zwingt uns nicht auf theoretische Sonderwege. Die antideutsche Pointe wäre zu verallgemeinern. Es ist richtig, die grundlegenden Widersprüche der bürgerlichen Gesellschaft stets in der Perspektive einer möglichen faschistischen bzw. narzisstischen Aufhebung zu denken. Es ist aber falsch, dies nur gegenüber Deutschland zu tun. Der Nationalsozialismus muss als historisch situierte politische Bewegung ernst genommen werden und nicht als bloßer Ausdruck eines wie auch immer begründeten deutschen Wesens. Hier fallen viele antideutsche eiskalt auf die nationale Ideologie herein, die sie zu kritisieren versuchen. Sie unterstellen eine bestimmte Nationaleigentümlichkeit als durchhaltende Identität, ganz so, wie es der bürgerliche Nationalismus seit 200 Jahren auch tut. Zielgerade. Keine Frage, es gibt eine spezifische Tendenz des deutschen Staatsprogramms. Korporatistische, sozialpartnerschaftliche Tendenzen, die sich auf institutionellen Grundlagen entfalten und reproduzieren. Es ist aber falsch, solche Tendenzen als Ausdruck einer durchhaltenden völkischen Ideologie zu interpretieren. Ideologie funktioniert anders. Sie ist nicht einfach Ausdruck und Abdruck eines Wesens, sondern ideelle und politische Aufhebung realer Konflikte und Widersprüche. Wer nicht an systematischer Wahrnehmungsverzerrung leidet, muss erkennen, dass der spezifisch deutsche Nationalismus oft so spezifisch deutsch gar nicht ist. Vor allem ist er derzeit ideologisch nicht konsistent strukturiert, jedenfalls nicht konsistent völkisch. Und um den gegenwärtigen Krisennationalismus zu verstehen, braucht man keine Theorie der postnarzisstischen Gesellschaft. Schluss. Was bedeutet das politisch? Es bedeutet, dass man den kategorischen Imperativ nach Auschwitz ernst nehmen muss. Zitat Adorno, Denken und Handeln so einzurichten, dass Auschwitz nicht sich wiederhole, nichts Ähnliches geschehe. Das ist ein universalistischer Appell, ein Aufruf zu einer kritischen Theorie der Gesellschaft in praktischer Absicht, zu antikapitalistischer Praxis. Seine Dringlichkeit ergibt sich aus der Einsicht, dass die Systemzwänge kapitalistischer Verwertung immer wieder ideologisch eskalieren, dass der Umschlag von Verwertung in Vernutzung und Vernichtung eine reale Gefahr bleibt, gerade in Zeiten kapitalistischer Krisen auf globaler Stufenleiter. Schlusssatz. Die Antideutschen haben die Welt nur unterschiedlich interpretiert. Es kommt aber darauf an, sie zu verändern. Ja, danke schön. Ich wollte nochmal zur Verteidigung von der EAG sagen, ihr habt ungefähr Gleichklang gesprochen, nämlich 12 Minuten. Also beide Theorien lassen sich dann doch in derselben Zeit zumindest verkaufen. Das sollte keine Kritik sein. Marianne, danke. Sehr schön, dass hier die Logik des Äquivalenz gleich aufgemacht wird. Ja, also ich bin hier so ein bisschen das dritte Rad am Wagen. Ich müsste eigentlich laufend beiden Recht geben. Die Frage ist, wie ist das möglich? Nochmal kurz eine Bemerkung zu dem Verlauf der Debatte, den Felix ja auch schon angedeutet hat. Als 2009 ums Ganze diese Staatsbroschüre herausgegeben hat, gab es da also eine fette Debatte drum. Und ohne darauf im Einzelnen einzugehen, muss man sagen, also würde ich jetzt sagen, dass damit zumindest eins deutlich wurde, nämlich dass bisherige antideutsche Theorie nicht mehr in der Lage war, die aktuellen Entwicklungen in ihrem Modell adäquat abzubilden und dass diese Staatsbroschüre, also antideutsche Theorie, herausgefordert hat, genau diese Lücke zu schließen. Und ich würde mich dafür aussprechen, ums Ganze völlig neidlos dafür Anerkennung zu zollen, das geleistet zu haben. Das heißt natürlich nicht, dass alles, was die jemals von sich gegeben haben, richtig ist, aber bei wem ist das schon so? Dass der Aufriss einer Debatte. Auch was schon anklang, was ja von der EAG auch gar nicht mehr so verfolgt wurde, der Versuch darauf zu reagieren, zu sagen, Deutschland ist besonders scheiße und wir müssen jetzt eine deutsche Spezifik rauszufinden, hat sich meines Erachtens im Laufe der Diskussion als mühselige, kleinteilige Suche erwiesen, die immer wieder gescheitert ist. Ich würde sagen, das ist sozusagen eine Sackgasse gewesen, antideutsche Theorie zu retten. Wir würden sagen, damit ist sie aber trotzdem lange noch nicht ad acta gelegt, sondern genau darum geht es, die Welt nicht zu interpretieren, sondern sie zu ändern, aber dazu muss man sie natürlich vorher verstehen und das heißt auch interpretieren. Und da würden wir sagen, gibt es eine Leerstelle antinationaler Theorie, gerade in Bezug auf die Krise. Die allgemeine Formkritik ist zwar wichtig, aber sozusagen bildet sie nur das Gerüst, das Konkrete, historisch Konkrete jeweils in dieser Form auch zu verorten. Wir wollten das an der Krise, in der aktuellen Krise, in ungefähr 3 Punkten verdeutlichen, wo da eigentlich klassisch antideutsche Kritikmotive in der Analyse auftauchen müssten, bisher nicht aufgetaucht sind, übrigens auch nicht von antideutscher Seite aus. Die haben die Krise meistens links liegen lassen. Das Erste, was man beobachten kann, ist tatsächlich diese, das springt einem quasi ins Auge, ist die deutsche Vormachtstellung. Wenn 1990 die Antideutschen das Gefühl hatten, was droht, ist ein viertes Reich im Herzen von Europa. Deutschland als wieder große, starke Nation wird langfristig in Europa die Führung übernehmen und mit Europa, so war die Befürchtung, auch noch die Führung in der Welt. Zumindest die erste Angst, die Angst vor der deutschen Führung in Europa, hat sich verwirklicht. Deutschland kann nicht nur, wie das langsam versucht wurde nach 1990, immer selbstbewusster ihre Interessen zum Vorschein, also zum aufs Tapet bringen, sondern sie können mittlerweile ihre Interessen völlig unverblümt anderen Ländern auch aufherrschen. Das Zweite ist, dass man fragen muss, warum ist das denn so? Und da sind wir immer auf den Umgang mit der deutschen Geschichte verwiesen und müssen uns fragen, wie Deutschland das geschafft hat, sich als international verlässlich zu präsentieren. Und da müsste man sich auch nochmal genau angucken, das lasse ich jetzt erstmal beiseite, wie funktioniert eigentlich dieser Aufarbeitungsnationalismus? Das heißt, das selbstbewusste Vortragen, wir haben die Vergangenheit bewältigt, wir beschäftigen uns ja damit. Wir haben daraus gelernt. Wie weit Sie daraus gelernt haben, kann man natürlich am Beispiel Griechenland mal überprüfen. Deutschland ist, wie vielleicht bekannt ist, im Rahmen des Zweiten Weltkrieges auch in Griechenland einmarschiert, hat dort ebenso Vernichtungs- und Deportationspolitik betrieben. Sie haben in mehreren Dörfern Massenerschießungen gemacht im Rahmen einer sogenannten Partisanenbekämpfung. Sie haben die Wirtschaft ausgenommen, so gut es ging, und langfristige ökonomische Schäden auch hinterlassen. Eine weitere Spätfolge ist, dass sie natürlich dadurch, dass sie gerade auch die linken Partisaninnen und Partisanen massenhaft umgebracht haben, diese im anschließenden Bürgerkrieg natürlich geschwächt waren und es sozusagen deswegen auch stark historisch verkürzt mit zu der Militärdiktatur in Griechenland gekommen ist. Dass also Griechenland wirtschaftlich schwächer ist, ist auch eine Folge von NS-Politik. Dass Deutschland wirtschaftlich so stark ist, ist auch eine Folge daran, dass das zu deutschem Kapital, die zu deutschem Kapital geronnene Zwangsarbeit nicht angetastet wurde, also das Kapital. Auch davon zehrt immer noch Deutschlands ökonomische Stärke. In dem Zusammenhang könnte man ja mal auf die Idee kommen zu fragen, wie dreist ist das bitte, jetzt Griechinnen und Griechen ökonomisches Versagen und Leben über die Verhältnisse vorzuwerfen, wenn man die ganze Zeit behauptet hat, man könne keine Reparationen zahlen. Der dritte Punkt an der Krise wäre auch ein klassisch antideutsches Kritikmotiv, was hier auch schon angeklungen ist, nämlich der Korporatismus, das heißt die Ideologie der Sozialpartnerschaft. Und da wäre zu gucken, wie hat sich Deutschland krisenfest gemacht, wie wirkt eigentlich die Agenda 2010 fort und warum war es in Deutschland möglich, relativ easy solche Reformen durchzusetzen, die in anderen Ländern am massiven Protest der Bevölkerung gescheitert sind. Ich will nicht sagen, dass es in Deutschland keinen Protest gab. Wer sich an die Hartz-IV-Proteste erinnert, da war schon was los, aber lange nicht genug. So wenig, dass die deutsche Regierung gar nicht fand, dass es ein sozialer Konflikt, sondern die hielten das erstmal für ein reines Vermittlungsproblem einer sachlich richtigen Politik. Die Frage ist, im Zug der Agenda 2010 wurden gewichtige Säulen auch dieser sozialpartnerschaftlichen Verfasstheit des institutionalisierten Klassenkompromisses, von dem sozusagen das klassisch westdeutsche Modell gelebt hatte, beseitigt. Und auch jetzt wird ja immer noch mal daran rumgeschraubt. Sozialstaat wird demontiert. Die Frage ist, warum im Rahmen der Krise und überhaupt die Idee der Sozialpartnerschaft die Erosion ihrer materiellen Grundlage zu überleben scheint. Das heißt, wir meinen, dass die Sozialpartnerschaft immer noch ein verbindendes Ideologem ist, obwohl sozusagen die institutionelle Grundlage davon nicht mehr so besteht wie noch vor 10 Jahren. Wie viel Zeit habe ich noch? Genug. Okay. Ich will auch 12 Minuten reden. Kommen wir nun zum nächsten Punkt. Das wäre die Frage, wo hat eigentlich diese Debatte um antinational und antideutsch vielleicht ihre produktiven Momente? Und wir meinen, es liegt genau darin, dass sich hier die Frage aufgetan hat, wie ist Ideologie eigentlich zu denken? Klassisch war das in diesem Konflikt, den Felix ja auch schon angesprochen hat und der auch schon von der EAG anklang, dass es sozusagen diese schematisch einfache Fassung war. Die einen sagen, Ideologie ist spontane Reaktion auf die aktuellen Bedrohungslagen in den Schlachten der Weltmarktkonkurrenz. Und die anderen sagen, nee, das ist historische Kontinuität und muss als solche gedacht werden. Und was ja auch beide auf ähnliche Weise übrigens auch beantwortet haben, ist zu sagen, das ist ein falsches Gegenüber. Denn auch wenn die Welt, also auch wenn Ideologie immer auf die aktuelle Situation reagiert, so entsteht natürlich nicht Ideologie spontan aus dem Nichts. So würde ich übrigens diese schiefe Metapher, die Felix jetzt nochmal wiederholt hat, auch nicht verstehen. Ich würde nur trotzdem nochmal darauf hinweisen, dass es eine äußerst schiefe Metapher ist, weil Ideologie entsteht nicht spontan. Ideologie sind Erklärungsmuster, die Leute nicht in jeder konflikthaften Situation neu generieren, sondern die sie eben übernehmen von vorigen Generationen und modifizieren, wenn sie nicht mehr taugen. Insofern wäre die Frage, wie ist dieses Verhältnis von ideologischer Gedankenwelt und aktuellen Erfordernissen zu sehen, und beide haben das ja auch schon einigermaßen beantwortet, dass dieser Weg irgendwie über die Vermittlung, über die Praxis laufen muss, zu sagen, es ist immer subjektiv bewusste Praxis, wie sich Leute Welt erklären, und ihr Handeln ist auch bewusstes Handeln, das heißt, es macht überhaupt keinen Sinn zu sagen, da ist die ökonomische Struktur und da ist das Bewusstsein, weil die Struktur von bewussten Individuen immer reproduziert wird. Jedoch würden wir auch nochmal vielleicht oder ich stark machen zu sagen, bei Ideologie muss man noch ein bisschen mehr sagen. Man muss nämlich sagen, warum sind es denn bestimmte Formen, die immer wieder sich durchhalten, immer wieder auftauchen. Und manche Sachen kann man tatsächlich nicht einfach so aus einer aktuellen Situation erklären. Das müsste man sich dann genau angucken. Wir oder ich bin tatsächlich ratlos, wie die Feinmechanik von Ideologie zu denken wäre. In allen Texten, die ich gelesen habe und auch in den beiden Vorträgen, hatte ich das Gefühl, ja, da wird schon sehr viel Richtiges zu der Frage gesagt. Wozu aber nichts gesagt wird, ist die Frage, warum gibt es dieses Bedürfnis nach Identität? Warum äußert sich Ideologie in Form kollektiver Identität? Das, was zu erklären wäre, nämlich das Bedürfnis nach Identität, wird in der Theorie immer schon als gegeben vorausgesetzt. Mir scheint das, aber diese Frage, warum Identität, sowohl ein Schlüssel zur Frage nach Nationalismus zu sein, wie auch ein Schlüssel nach der Frage nach Rassismus, Geschlechterideologien, Homophobie und so weiter. Letzter Punkt. Wir haben die Vermutung, dass Ideologie irgendwas mit dem Gefühl subjektiver Ohnmacht zu tun hat. Und zwar würden wir das ausgehend machen von einer Analyse bürgerlicher Subjektivität. Was ist bürgerliche Subjektivität? Es ist die Ideologie zu glauben, das Individuum wäre als autonomes handlungsfähig der Anfang aller Handlungen. Wäre selbstmächtig und damit letztendlich Schmied des eigenen Glücks. Das scheitert notwendig im Kapitalismus. Wir sind immer den objektiven Zwängen ausgesetzt und als autonome Individuen gleichzeitig immer ohnmächtige Individuen. Heteronome, ohnmächtige Individuen. Und irgendwie scheint das einen Umschlag nahezulegen in das Bedürfnis nach Kollektivitäten und auch in ein Bedürfnis nach regressiven Kollektivitäten. Wie das genau zu denken ist, auch da bin ich schwer ratlos. Und damit würde ich meinen stichpunktartigen Einlassungen auch beschließen. Sehr schön, vielen Dank an euch drei. Ja, es gibt einiges zu bereden. Subjektivität, Identität, Auschwitz. Ich würde einfach vorschlagen, dass du, Felix, anfängst, dann Martin und dann zum Schluss du. Also ich war ja eh froh, dass Martin auf dem Podium sitzt und mitdiskutiert. Das hat sich jetzt nochmal bestätigt, was er da am Ende skizziert hat. Ich sag's mal so, kommt dem sehr nahe, was wir in unserer Staatsbroschüre versucht haben einzukreisen in Kapiteln 15 und 14. Mieser Trick. Aber also tatsächlich, wenn man mal bedenkt, was uns da mit welcher Vehemenz uns in der Frage ein Versagen vorgeworfen wurde und jetzt dagegen hält, welche Motive Martin hier gerade eingebracht hat, dann muss ich sagen, war mir schon gar nicht so schlecht. Also, woher kommt das Bedürfnis nach Identität? Du hast es ja schon in die Richtung gelenkt. Es geht um die Aufhebung der konstitutiven Ambivalenz der bürgerlichen Individualitätsform. Das bürgerliche Individuum ist als Rechtssubjekt immer voll verantwortlich. Als empirisches Individuum ist es immer voll überfordert. Und das ist jetzt noch euphemistisch. Also es ist sozusagen immer on the edge. Und diese grundlegende Formbestimmtheit des bürgerlichen Individuums, diese Konstitution der bürgerlichen Individualitätsform, ist wenig überraschenderweise eine zentrale Bedingung für dieses rastlose Streben nach Identität. Und ja, ich denke, da sind wir zumindest auf einer sehr breiten Basis, um weiter zu diskutieren. Und hier natürlich muss man das immer historisch konkretisieren. Also den Punkt wollte ich schon nochmal festmachen, weil sich schon zum Teil auch sehr sozusagen ein Argwohn verselbstständigt, Formkritik sei per se abstrakt oder sowas. Ich denke, man konnte ganz gut sehen, dass sie Voraussetzung vernünftiger Konkretion ist. Ja, zum Beispiel Griechenland kommen wir nachher hoffentlich noch. Also ich glaube nicht, dass es notwendig ist, die Haltung der deutschen Nationalisten gegenüber Griechenland, also Leistungschauvinismus, Sozialchauvinismus, dass man die unbedingt in Verhältnis setzen muss zum Wüten der Wehrmacht in Griechenland. Natürlich ist es völlig dreist, diesen Hintergrund so im Hintergrund zu belassen, aber ich glaube, die Motivationslage ist dann doch ziemlich anders. Also es mag jetzt vielleicht ein bisschen banal klingen, aber dieses oberflächenbehaftete Narrativ, dass da Leute von unserem Geld leben, sich einen Lenz machen, früh in Rente gehen und dann auch noch die Hand aufhalten, das hat schon sehr gut gewirkt, und es ist auch ein schönes Beispiel dafür, wie der Kooperatismus Deutschlands in der Krise funktioniert. Also das ideelle Abstrafen der Griechen, der Pleite Griechen, bietet auf der einen Seite einen narzisstischen Gewinn, eine ideelle Entschädigung für die eigenen Opfer, und zeigt gleichzeitig die Route, die man selbst zu erwarten hat, wenn man nicht schön mitmacht, Rente mit 70, 80 oder sowas. Also das ist, glaube ich, eine sehr produktive ideologische Konstellation, von der alle was haben, die Staatsverwaltung und die Bürger, solange es eben dieses Außen gibt, das man erniedrigen kann. Gut, was den Input der Genossen von der EAG angeht, würde ich jetzt tatsächlich am liebsten gerne mal abwarten. Also ich fand, da war eine Menge, dass man so anknüpfen kann. Ich hatte ja schon gesagt, in meinem eigenen Teil, dass ich nicht glaube, dass man jede Widerlichkeit des deutschen Nationalismus mit Bezug auf eine völkische Kontinuität deuten muss. Also da reichen in vielen Bereichen auch wirklich schon sehr viel niedrigschwelligere Dynamiken der staatsbürgerlichen Ideologie. Aber da würde ich vielleicht auch wirklich erstmal gerne warten, was dann noch auf uns zukommt in der Diskussion. Vielen Dank nochmal für so ein paar Konkretisierungen. Welche Frage ich mir immer noch stelle bei der vorgetragenen Theorie, der vorgetragenen Erklärungsweise der Gruppe Top Berlin. Das ist schon kohärent, ja, und es kann, glaube ich, auch Sachen erklären in einer gewissen Weise, aber ich glaube schon, dass es ein gewisses Problem mit einem analytischen Reduktionismus hier gibt. Denn was überhaupt nicht mit einbezogen wird, ist, dass Individuen in der Krise, auch wenn es auf der einen Seite Reaktionen auf Ideologien und einen Rückgriff auf Ideologien gibt, die sind nicht notwendig. Individuen unterscheiden sich in ihren Reaktionen, eben weil es noch einen Moment des Spontanität des Geistes oder der Freiheit gibt. Und natürlich kann man in strukturalen Analysen und zugunsten des Reduktionismus das wegdiskutieren, um was erklären zu wollen. Man scheitert aber, glaube ich, an diesem Element immer. Und natürlich kann man sagen, dass die Freiheit im Kapitalismus eine leere Freiheit ist. Sie ist aber gleichzeitig die Grundlage dessen, über die man hinausgehen muss und die überhaupt die Grundlage von der befreiten Gesellschaft sein kann. Und da würde ich dann vielleicht so quasi kantisch nochmal nachfragen, gibt es nochmal sowas wie Spontanität des Geistes innerhalb von Ideologien oder nicht? Das fände ich nochmal eine wichtige Sache. Und daran anknüpfend stellt sich halt nochmal die Frage nach der Wirkung von Ideologien und der Möglichkeit, da eben daraus auszusteigen. Eine Sache, die ich nochmal sehr stark machen würde, nochmal zugestanden, klar kann man sowas wie den kapitalistischen Normalvollzug, wenn ich es auch ein bisschen, die Erklärung ein bisschen zu mechanistisch finde, kann man so machen. Was mir halt nicht klar bleibt, warum ihr damit versucht, immer noch den Nationalsozialismus zu erklären, warum es als Fluchtpunkt gilt. Ich glaube nicht, dass der Nationalsozialismus eine quantitative Steigerung dessen ist, was zur gleichen Zeit in anderen Staaten passiert ist oder was später passiert ist, sondern was qualitativ anderes. Und das würde ich mir einfach nochmal wünschen, auch nochmal in der Diskussion, diese Rede vom Fluchtpunkt zu konkretisieren. Die Frage nach der Spontaneität des Geistes ist mir vielleicht nicht ganz klar, weil Ideologie, das habe ich vielleicht vorhin vergessen zu sagen, schon sagen, ist nicht etwas, was einfach eben spontan den Subjekten entströmt oder irgendwie in sie hineingeballert wird, sondern das ist immer das, wie sich Leute subjektiv die Welt erklären. und Leute erklären sich die Welt subjektiv durchaus verschieden. Die Frage ist, und dann, darum dreht sich ja das Ideologieproblem, warum erklären sich Leute so häufig Sachen auf ganz ähnliche Weise ganz falsch? So. Und trotzdem, irgendwie haben alle einen Bezug auf Deutschland, aber ich glaube, der ist bei ganz vielen Leuten ganz verschieden. Und manchen Leuten geht Deutschland auch tatsächlich am Arsch vorbei, obwohl sie keine Linken sind. Sowas kommt vor. Dann wäre mir in dem Punkt nicht ganz klar, was für dich dann Spontaneität heißt. Damit meinte ich eigentlich, also die Spontaneität des Geistes im einzelnen Subjekt, das eben nicht gleich auf die Erfahrung seiner Umwelt und der kategorialen System, auf dem es sich bezieht, dass halt eben nicht alle gleich darauf reagieren, sondern dass es sozusagen da drin ein Moment der Freiheit liegt, dass jetzt nicht jedes Subjekt notwendigerweise von Ideologien oder von einer gewissen Ideologie oder gleich auf Ideologien rekurriert, sondern dass es einen Moment der Freiheit gibt und die ja sich auch im Geistigen niederschlägt. Das war die Rede von der Spontaneität des Geistes. Also quasi nochmal ein Starkmachen dafür, Subjektivität komplexer zu denken, weil natürlich aus einer linken Perspektive muss man die so denken, wenn wir nur von Blackboxen umgeben wären, könnten wir nicht darüber diskutieren als Linke und müssten auch hier einen emanzipativen Anspruch aufgeben und uns alle umbringen. Ja. Ja, Stichwort Spontanität, damit ist natürlich nicht gemeint, dass Leute morgens aufstehen und immer wieder in das zurück und immer wieder zufällig auf die gleiche Antwort kommen, sondern heißt oder sollte zunächst mal ein Begriff dafür sein, dass sozusagen keine, vielleicht auch ein schiefer Begriff, dass keine Reflexion vorgeschaltet ist, sondern vielleicht besser gesagt ein ideologischer Reflexbogen vorherrscht, der sich eben immer wieder in bestimmten Schneisen, in bestimmten Bahnen, in bestimmten Schematismen bewegt. Insofern könnte man den Begriff der Spontanität da wirklich mal streichen. Zumindest von mir aus müssen wir uns darum nicht streiten. Wenn ich die Frage nach der Spontanität des Geistes aber richtig verstanden habe, dann geht es um die Frage, wie sozusagen eine Lücke in der Mauer denkbar ist, wie sozusagen diese Hermetik durchbrochen werden kann. Und ich denke, in so einer formkritischen Perspektive, die eben auch auf die grundlegenden Widersprüche, Zwangslagen, Ohnmachtserfahrungen der bürgerlichen Individualitätsform abhebt, in so einer Perspektive steht ja zunächst mal nicht die ideologische Antwort im Vordergrund, wie zumindest bei vielen antideutschen Positionen, nämlich der völkische Nationalismus, sondern zunächst mal steht das ideologische Begehren im Vordergrund, nämlich Aufhebung der konstitutiven Ambivalenz, Garantie von Schutz, Anerkennung, Austritt aus den unausweichlichen Krisenerfahrungen und Bedrohungslagen kapitalistischer Existenz. Und dieses Begehren sucht sich Anknüpfungspunkte, sucht sich Artikulationen, die, ich hatte es vorhin versucht, so auf den Begriff zu bringen, die einen gangbaren politischen Interessensstandpunkt hervorbringen. Also aus Ohnmacht, aus Widersprüchlichkeit in eine klare Haltung zu kommen, in der man handeln kann. Und die Ergebnisse, auf die das ideologische Begehren kommt, müssen gar nicht konsistent sein. Also man sieht es am deutschen Nationalismus oder bei vielen deutschen Nationalisten oder bei vielen Normalbürgern, dass sie gleichzeitig einer liberalistischen und einer kooperatistischen Ideologie anhängen. Oder dass sie zwischen denen hin und her springen, dass sie mit diesen ideologischen Deutungsmustern opportunistisch umgehen und sich jeweils das für sie Passende suchen, vor dem Hintergrund dieses Begehrens einen sicheren, überlegenen, geschützten, anerkannten Standpunkt zu generieren. Klärt jetzt vielleicht auch so ein bisschen oder entschärft so ein bisschen die Wahrnehmung, dass hier ein Ableitungsverhältnis von ökonomischer Form und ideologischem Inhalt unterstellt würde. Das ist nicht der Fall, sondern es geht eher darum, dass es ein konstitutives Begehren gibt und dass sich dieses Begehren eben durchaus widersprüchlich in Handlungsmodelle übersetzen will oder in Deutungsmuster übersetzen will. Und der spannende Punkt ist eben, dass genau an diesem Punkt, nämlich an diesem Begehren nach Austritt aus der Konkurrenz, Austritt aus der Bedrohung, Aufhebung der Ohnmacht, ja auch eine kommunistische Emanzipationsperspektive ansetzt. Und genau deswegen ist Praxis wesentlicher Bestandteil von Ideologiekritik. Genau deswegen ist Praxis in antikapitalistischer Perspektive wesentlicher Bestandteil von Ideologiekritik. Weil nur so dieser ideologische Reflexbogen durchbrochen werden kann und das ideologische Begehren in eine sinnvolle, wenn auch derzeit noch nicht besonders wahrscheinliche politische Praxis umgelenkt werden kann. Das heißt umgelenkt, eingetragen werden kann. So, und ja, der Zusammenhang scheint mir dynamisch genug, um tatsächliche Ideologie zu beschreiben. Und gleichzeitig eben ist es aus systematischen Gründen zentral, an politischer Praxis zu arbeiten. Ich glaube, der Punkt war mir jetzt erstmal wichtiger. Also die Sache mit dem Fluchtpunkt und mit Auschwitz als was qualitativ anderem, das wäre eine lange Debatte, aber ich glaube, der Punkt war mir jetzt erstmal wichtig. Also ich würde auch gerne nochmal auf das Auschwitz-Thema später zurückkommen, aber jetzt noch eine Bemerkung sagen. Du sagst, die Metapher vom Spontanen ist vielleicht blöd, dann sagen wir Reflexbogen. Ich würde sagen, die Metapher ist genauso schief. Also inhaltlich würde ich dir in vielen zustimmen, nur nochmal sozusagen zu gucken, wo sich auch die Debatte ganz viel dran aufgehängt hat, um die vielleicht jetzt nochmal kurz aufzudröseln. Und zwar hat man beim ideologischen Bewusstsein folgendes Problem. Man möchte die Leute ja manchmal gerne dafür verantwortlich machen, was sie für einen Scheiß reden, ja, und denken. Und das Problem ist, das Sprachspiel mit der Verantwortung ist immer gekoppelt an das an die Idee des bürgerlichen Subjekts als autonomer Anfang allen Handelns. Und wenn ich jetzt sage, die Leute sind verantwortlich dafür, was sie denken, dann stimmt das natürlich. Andererseits ist es so, dass den Leuten das, was sie denken, immer als unmittelbar plausibel erscheint. Es ist ja nicht so, dass ich denke, ach, ich denke das jetzt so, aber eigentlich ist das falsch, sondern alles, was ich mir so denke, halte ich auch persönlich für richtig. Und deswegen halten sich auch die meisten Leute für schlauer als alle anderen. Und das ist ja auch das Problem, wenn man mit Leuten diskutiert. Das heißt, was die Metapher des Reflexes ja ausdrücken soll, ist, dass die Leute auf etwas reagieren und nicht bewusst hingehen und sagen, ach, ich finde jetzt mal Nation gut, sondern das erscheint ihnen unmittelbar evident. Andererseits müsste man dann eben sozusagen fragen, wie erklärt man das? Weil wenn man in so einen Determinismus reinkommt, sozusagen entweder so eine psychoanalytische Dynamik, wo du ja genau den Bruch versucht hast reinzudenken, nicht? Zu sagen, es gibt dieses Begehren und darauf reagieren Leute, aber es gibt auch immer diese Chance, sozusagen auf dieses Begehren anders zu antworten. Also das würde ich jetzt nicht deterministisch verstehen, wie du das denkst, aber sozusagen die Metapher des Reflexbogens, nicht, legt das so ein bisschen nahe. Vielleicht müsst ihr euch da nochmal eine bessere Metapher überlegen. Und genau, also sozusagen, was ich sagen wollte, es gibt dieses deterministische Antworten als Möglichkeit, Ideologie zu denken. Das wäre sozusagen zu verwerfen. Das andere ist sozusagen ein voluntaristischer Ideologiebegriff, der im Endeffekt davon ausgeht, Leute überlegen sich einfach, was richtig ist und können sozusagen zwischen ihren Gedanken frei wählen. Auch das trifft die Sache, glaube ich, nicht. Ich kann mir jetzt nicht spontan überlegen, ich werde jetzt Anti-Imperialist, weil ich die Freiheit dazu habe, die Welt auch so zu sehen. Nein, so wie ich die Welt sehe, das erscheint mir evident, da kann ich nicht raus. Man muss mich schon überzeugen. So. Schön. Ich hätte mich jetzt gerne auch noch an der Rede vom ideologischen Reflex aufgehalten, aber das wurde ja schon übernommen. Ich will nochmal darauf hinweisen, dass man nochmal über das Verhältnis von Ideologie, Rationalität und Irrationalität debattieren müsste, weil es immer so besteht wie Ideologien, das sind halt so Schmuh-Ideen und auf die bezieht man sich dann und dann geht es dem Individuum gut, weil das sein Begehren ist. Die Ideologien können jedenfalls auf einer Erscheinungsebene tatsächlich rationale Erklärungsmuster sein. So, ne? Und doch mal diese Ebenen auseinanderzuhalten, finde ich dann, glaube ich, nochmal ganz wichtig. Und was ich auch mal so ein bisschen eine schwierige Redeweise finde, ist die Rede von dem ideologisch-geistigen, und das ist irgendwie so was Abgehobenes und überhaupt nicht Wirkmächtiges, und dem Realen. Die Ideologie wirkt ja zurück auf das, was uns real umgibt, und die schafft tatsächlich Wirklichkeit. Da könnte man jetzt sagen, naja, aber die Wirklichkeit sind ja die materialistischen Verhältnisse und das ist die Ökonomie. Die wird aber gleichsam durch diese Ideologie ja auch wieder beeinflusst. Also das kann man ja total interessant, wenn man sich irgendwie die deutsche Ideologie von Marx anschaut und dann feststellt, so, na, der erklärt uns jetzt ja die ganze deutsche Ideologie und was das Ideologische ist, aber warum beschäftigt er sich eigentlich so viel mit den jungen Hegelianern, wenn es nicht tatsächlich eine reale Wirkung für die Verhältnisse, in denen Menschen leben, haben würde, weil dann Politiken etc. danach gestaltet werden. Und das, finde ich, ist auch nochmal, und ich glaube, daraus kommt auch der Vorwurf des Ökonomismus, da nochmal die Frage zu stellen, wie sind denn da die Rückwirkungen und sind nicht die realen Einrichtungen genauso ideologisch? Also ich muss gestehen, ich weiß gerade nicht, wovon du sprichst. Der Gegensatz von ideologischem und materiellem, den habe ich nirgendwo so vertreten. Der findet sich auch in der Broschüre, in der Staatsbroschüre nirgendwo so. Sondern es geht ja gerade darum, dass es bestimmte Vereindeutigungen tatsächlicher, formbestimmter Widersprüche gibt und diese Vereindeutigungen sozusagen in Symbolisierungen, in so klaren Identitätsstandpunkten ideell aufgehoben werden, wiewohl sie materiell weiter existieren. Keine Ahnung, also du unterstellst jetzt hier irgendeinen Dualismus oder einen Reduktionismus, den ich in der von mir vertretenen Position nirgendwo finden kann. Die Metapher des Reflexbogens liegt deswegen nahe, weil dieses ideologische Begehren eine bestimmte Struktur hat, also von einer bestimmten Bedrohungslage ausgeht, wie du formuliert hast, von einer bestimmten Ohnmachtserfahrung ausgeht, die konstitutiv ist, die wiederkehrend ist. Und für diese Bedrohungslage gibt es eben bestimmte Formen, bestimmte Schematismen einer ideellen Aufhebung. Also das, sozusagen die Projektion der Volksgemeinschaft, der ursprünglichen unaufhebbaren Blutsgemeinschaft, ist eine ganz prototypische Aufhebung sehr vieler konstitutioneller Konfliktlagen und Ohnmachtserfahrungen der bürgerlichen Individualitätsform. So. Und dann gibt es noch andere Schematismen, die das leisten können. Und dann gibt es natürlich Geschichte und kulturelle Tradition, die solche Deutungsmuster perpetuieren, aber eben nicht die Deutung selbst. Das ist sozusagen das bürgerlich-ideologische an so einer Kontinuitätsthese, dass die Kontinuität der Deutungen in den Vordergrund gestellt wird und eben nicht die Plastizität dieser jeweiligen Performances und die Ergebnisoffenheit von der Reproduktion des Ideologischen. Also klar gibt es da auch sozusagen, was den deutschen Nationalismus angeht, korporatistische Kontinuitäten oder korporatistische Muster zu beklagen, aber die sind eben auch immer wieder neu geschöpft und nicht einfach nur eine Darstellung von irgendwas Identität zugrunde liegendem. Gut, der zweite Punkt war jetzt aber nicht so wichtig. Also mir ging es um diese Schematismen und ein bisschen dagegen, hier als dualistischer Blödi dargestellt zu werden. Also ich kann diese Position wirklich nirgendwo erkennen. Genau das wollte ich gerade sagen. Also sozusagen, du hast sie in deinem Vortrag nicht gebracht, aber in deiner Antwort hast du sie gerade wiederholt, indem du gesagt hast, es gibt diese Widersprüche in der Welt und die werden sozusagen ideell aufgehoben im Identitätsbegehren. Und da wäre ja der Vorwurf zu sagen, diese Aufhebungen, die materialisieren sich auch. Das wäre sozusagen, also beziehungsweise werden institutionalisiert auf eine Art. Also der Korporatismus ist ja gerade der Versuch, bestimmte Widersprüche der bürgerlichen Gesellschaft irgendwie funktionabel zu machen, den Klassenkampf zu befrieden. Und sozusagen die Einheit des Volkes nicht nur im Kopf zu haben, sondern irgendwie auch institutionell zu festigen. Und ich glaube, daraufhin ging sozusagen der Wortbeitrag, also der Vorwurf zu sagen, dass das muss man schon irgendwie mitdenken, dass Ideologie auch handlungsmächtig ist. Das wäre jetzt nichts, wo ich denken würde, das habt ihr nicht laufend geschrieben und das hättest du in deinem Vortrag nicht gesagt, aber in deiner Antwort hast du das irgendwie schief gemacht. Also bevor es hier zu lustig wird, Entschuldigung. Also, keine Frage, es gibt eine spezifische Tendenz des deutschen Staatsprogramms, kooperatistische Sozialpartner, die sich auf institutionellen Grundlagen reproduzieren. Also Entschuldigung, ich sage genau das, was mir hier als sozusagen Leerstelle unterstellt wird. Ich bin ja Psychologe, ne? Das muss einen anderen als einen rationalen Grund haben. Ich glaube, Martin hat schon sehr viel dazu gesagt, aber ich will nochmal darauf hinweisen, dass du auch, also das mehrmals, und das ist auch in der Broschüre, und ich will dich ja auch nicht als dualistischen Blödi hier darstellen lassen, sondern dass es schon immer wieder diese Tendenz gibt zu sagen, es gibt halt eine tatsächliche Ebene, das sind die tatsächlichen Widersprüchlichkeiten des Kapitalismus, und es gibt halt irgendwie das Ideologische, und das ist zumindest was konstitutiv anderes. Und dann müsste man sich halt die Frage stellen, inwiefern es was anderes ist. Und ich würde dir sogar zustimmen, dass ich sagen würde, es ist eine andere Ebene, auf der man diskutiert und in der man sich befindet, aber die Ideologien haben Rückwirkungen, die einfach genauso materiell und praktisch verfasst sind. Aber jetzt können wir uns, glaube ich, sehr lange noch über diese Frage streiten. Also ich würde, wenn es von euch keinen Bedarf mehr gibt, euch nochmal die Gelegenheit zu geben, noch ein letztes Wort zu sagen. Ansonsten haben wir hier Fragen zugeschickt bekommen per SMS. Wie ordnet ihr aus eurer Sicht den Nationalsozialismus in die Entwicklung der Nation ein? Wäre eine ähnliche Entwicklung in anderen Staaten denkbar gewesen? Und wenn ja, weshalb? Also Nationalsozialismus quasi als Exzess des kapitalistischen Normalvollzugs oder auch in anderen Staaten denkbar gewesen? Ja? Also wir haben eingangs gesagt, wir sehen völkischen und antisemitische Projektionen als ideologischen Fluchtpunkt des bürgerlichen Nationalismus. Um zu einem totalen Staatsprogramm zu werden, müssen Nationalstaaten aber einen bestimmten Integrationsgrad erreicht haben. Das betrifft das Klassenverhältnis, vor allem aber die Verzahnung von Industrie und Politik. Die zweite Frage, ob eine ähnliche Entwicklung auch in anderen Staaten denkbar gewesen wäre, ist mehrdeutig. Was heißt eigentlich ähnliche Entwicklung bezogen auf die 30er und 40er Jahre? Weltkrieg, Vernichtungslager, 80 Millionen Tote. Die Frage scheint auf ein Bekenntnis hinauszulaufen, ob der NS nun singulär ist oder nicht. Keine Frage, historisch war der NS singulär. Aber seine ideologischen Kernmotive waren eben nicht singulär. In allen entwickelten Staaten gab es völkische und antisemitische Ideologien und hatten sie eine Massenbasis. Und in vielen wurden sie Staatsgewalt. Und um das zu verstehen, muss man sich die kapitalistischen Krisen der Zeit vor Augen führen. Man muss vom Weltkapitalismus her denken. Damit ist nicht der Nationalsozialismus reduziert auf allgemeine Formbestimmtheiten der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft. Aber es sind umgekehrt zentrale Charakteristika des Nationalsozialismus, nämlich völkisches und antisemitisches Denken, in Verbindung gesetzt zu diesen allgemeinen Charakteristika, und um nichts mehr geht es. Die Frage ist deswegen ein bisschen merkwürdig, weil es ein historisches Als-ob-Spiel ist. Und jetzt ist eigentlich nur die Frage, wie viel Parameter muss ich drehen, um zu sagen, in einem anderen Land könnte das auch passieren, und dann müsste ich mir das andere Land denken wie Deutschland, und dann würde ich sagen, ja. Heißt sozusagen, die Entwicklung ist natürlich nicht auf ein deutsches Wesen zurückzuführen, sondern auf eine spezifische Geschichte, aber auch auf kontingente Ereignisse, würde ich sagen. Also selbst in den 20er Jahren war das noch nicht ausgemacht, dass die deutsche Geschichte unbedingt darauf hinauslaufen wird. Die Frage wäre spannender, kann es in anderen Ländern in Zukunft passieren? Und da würde ich sagen, ja. Ich weiß nur noch nicht die Bedingungen dafür, aber sozusagen ein, es ist geschehen, es kann wieder geschehen, ist meines Erachtens als universalistische Aussage und nicht auf eine auf Deutschland bezogen. Genau. Und jetzt würde ich natürlich gern noch was auf Felix antworten, aber das stelle ich mal zurück. Ich habe ja schon ziemlich viel über den Nationalsozialismus gesprochen. Ich will aber noch mal ein paar Sachen noch mal wiederholen. Erstens, der Nationalsozialismus ist nicht ohne die Prinzipien der Taufgesellschaft denkbar, die Entwicklung des Nationalstaats und den Umschlag der Vernunft in Irrationalität. Das sind sozusagen notwendige Bedingungen, die man braucht, um Auschwitz zu erklären. Diese notwendigen Bedingungen reichen aber nicht und werden auch in einer gewissen Weise trivial, wenn man sie nicht anreichert mit hinreichenden Bedingungen. Und diese hinreichenden Bedingungen finden sich nun mal in dieser konkreten Konstellation genauso nur in Deutschland. Da kann man jetzt sagen, naja, das ist eine Ex-Post-Erklärung, das ist klar, dass man die dann genau nur so in Deutschland findet, aber anders können wir Geschichte in einer gewissen Weise nicht erklären. Man soll dabei auch nicht, also mir geht es jetzt auch nicht darum, darauf hinzuweisen, dass der völkische Nationalismus in Deutschland, der sich erst seit dem 19. Jahrhundert entwickelt hat, qualitativ anders ist als völkisches oder nationalstaatliches ideologisches Denken in anderen Staaten. Und ich will jetzt auch nicht behaupten, dass sich das die ganze Zeit durchzieht, weil da wird einem dann gleich wieder bürgerliches Denken vorgeworfen. Gleichzeitig will ich aber nochmal darauf hinweisen, dass man sich halt genau mit diesen konkreten Formationen beschäftigen muss. Und wenn man die heraussetzt, sieht man halt einfach bestimmte Momente, wo es sich in der deutschen Gesellschaft oder in diesem deutschen Denken es Umschlagpunkte gibt, die dann einfach diese besondere Form des Vernichtungsantisemitismus herausgestellt haben. Und ich möchte auch nochmal drittens darauf aufmerksam machen, dass ich halt diese Rede von dem Fluchtpunkt eben deswegen nicht verstehe, weil ich glaube, dass es kein Fluchtpunkt ist, sondern ein Umschlagpunkt. Was in Auschwitz und in Gaskammern passiert ist, ist kein kapitalistischer Normalvollzug mehr. Das übersteigt eben den kapitalistischen Normalvollzug und dieses Denken des Nationalismus. Und das macht das, glaube ich, ganz Besondere aus und ist in der Redeweise auch nur in Deutschland denkbar. Und deshalb ist eben der Nationalsozialismus auch nicht, ist er vergleichbar, aber er ist nicht gleichzusetzen mit anderen Exzessen, nationalistische Exzesse, wie das immer so gern geschrieben wird. Außerdem finde ich es verlange ich auch von niemandem Bekenntnis zu der Singularität von Auschwitz, sondern ich gehe davon aus, dass es Grundkonsens ist. Ich würde nochmal eine kurze Runde machen in Anbetracht der Zeit, möglichst kurz, genau, und dann weitergehen. Ja. Ich bin jetzt so ein bisschen genervt, also die Singularität, dass die Grundkonsens ist, also erstmal hat es hier irgendjemand in Frage gestellt. Ich habe, glaube ich, versucht, den Begriff der Singularität so ein bisschen zu problematisieren. In dem, was du gerade so skizziert hast und auch in dem Text, den ihr sozusagen vorab zur Vorbereitung an uns geschickt habt, ist diese Singularität tatsächlich sozusagen als Schuss aus der Geschichte und aus Schuss aus dem Zusammenhang der sozusagen politischen, ökonomischen, gesellschaftlichen Konfliktkonstellationen konstruiert. Und mit so einem Begriff von Singularität entzieht sich damit per Definition einer sozusagen Rekonstruierbarkeit, ja, man ist dann nur noch, und es hat auch dein Schlussstatement so ein bisschen unterstrichen, man ist dann nur noch sozusagen in der Lage, das anzuerkennen als das Umschlag, hast du gesagt, also als irgendwas von eigener Qualität, was irgendwie das ganz andere ist, und darauf so eine Art ich werde jetzt zu polemisch, das ist dem Gegenstand vielleicht auch nicht angemessen, also ich beiß mir auf die Zunge und sag's nicht. Also der Form nach mystische Kreisen um so einen Begriff der Singularität schneidet eben ab, worauf es ankommt. Und das sind die Fortlebenden, die heute wie damals noch konstitutiven Konfliktkonstellationen, die zu sowas wie völkischen und antisemitischen Vereindeutigungen und ideologischen Projektionen führen. Darauf kommt es an. Nicht, ob jetzt der NS in irgendeinem Sinne singulär war oder nicht singulär war. Das sind sozusagen Fragen der Definition, um die wir uns bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag streiten können. Wichtig ist, was ist denn in der heute noch weltweit durchgesetzten Struktur kapitalistischer Vergesellschaftung, was sind da die Keime solcher ideologischen Exzesse? Und da hat Martin ja gesagt, sozusagen in der polemischen Verkürzung, ja, das ist noch möglich und es spricht nichts dagegen, dass es noch möglich sei, eben genau weil diese Keime noch fort existieren, genau weil dieser Kapitalismus sich mit dieser Perspektive noch weiter erhält. Ja, und da ist mir dann die Frage, welche Definition von Singularität jetzt die richtige ist, echt scheißegal. Ich würde mal wieder so meine Rolle als ich gebe euch beiden Recht einnehmen. Also, ich finde das schon sehr, sehr, sehr, sehr richtig, was du gerade gesagt hast. Das Problem scheint mir zu sein, dass tatsächlich in eurem, und das war ja der Punkt, auf den Nancy gerade hinaus wollte, dass sozusagen in eurem Modell Faschismus sehr gut zu denken ist, aber sozusagen das qualitativ Verschiedene vom Nationalsozialismus dann da irgendwie nicht mehr so ganz funktioniert, abgebildet zu werden. Und das daraus abzuleiten, ihr würdet irgendwas relativieren oder so, finde ich auch ausgemachten Quatsch. Da muss man nicht gleich mit Vorwürfen kommen, sondern sagen, ja, ich habe das Gefühl, dass das Modell greift an einer Stelle nicht so ganz. Oder da müsste man noch was dazu sagen. Man müsste, also sozusagen diese ideologische Aufhebung in sozusagen Volksgemeinschaft, in Antisemitismus, in Rassismus, das ist sozusagen erstmal die Aufhebung im Faschismus. Also sozusagen diese totalitäre Bewegung und dieser unbedingte Vernichtungswille folgt tatsächlich nochmal einer anderen Logik. Und da würde ich der Genossin von der IAG erstmal auch Recht geben, aber ohne jeden Anwurf. Nee, anscheinend gibt es keinen Bedarf mehr, noch da weiter drüber zu reden. In Anbetracht der Uhrzeit, es wurden uns ja 3 Fragen per SMS zugeschickt, würde ich jetzt zur dritten und letzten Frage gehen, weil es ist ja ganz viel Redebedarf schon in Bezug auf den neuen deutschen Nationalismus, gerade in letzter Zeit in Bezug auf die Krieche, auf die Krise, auf... Oh Gott, hoffentlich kommt das nicht irgendwie in der Bild-Zeitung. In Bezug auf die Krise, auf antikriechische Ressentiments sowie auf deutsche Militäreinsätze, die es seit Anfang der 90er Jahre eben in weltweit gibt, wo es vor 2 Jahren eine Kontroverse gab, wo der damalige Bundespräsident zurücktreten musste. Horst Köhler hatte ja so sinngemäß gesagt, dass auch Auslandseinsätze, um Handelsrouten und deutsche Wirtschaftsinteressen abzusichern, notwendig sein und musste daraufhin dann eben seinen Posten räumen, zugunsten Wulff, der jetzt auch nicht mehr Präsident ist. Aber naja, gut, das ist nochmal eine andere Geschichte. Also, die dritte Frage. Wie ist aus eurer Sicht die Modernisierung des deutschen Nationalgefühls einzuordnen oder des deutschen Nationalismus? In welchem Kontext seht ihr dabei die deutsche Vormachtstellung in Europa, antikriechische Reflexe im Zuge der Krise und deutsche Militäreinsätze im Ausland? Bei dieser Frage habe ich mich erstmal so gefragt, was heißt eigentlich Modernisierung des deutschen Nationalgefühls? Also das war so eine erste Sache, an der ich mich so ein bisschen gestoßen habe. Es gab ein deutsches Nationalgefühl, das war schon gebrochen, aber relativ ungebrochen nach 1945. Seit den 1950er Jahren wird mit diesem vermeintlichen Tabu, wir armen Deutschen, wir dürfen uns ja gar nicht so richtig fühlen, auf unsere Nation beziehen, das dürfen die Engländer und die Franzosen, die dürfen das alle, aber die haben doch auch viel Schlimmes getan und so, damit wird ja sehr viel kokettiert und gespielt. Auch wenn man sich auch die Geschichte der Bundesrepublik anschaut, findet man immer wieder Sachen, wo man feststellt, da gab es ein relativ ungebrochenes deutsches Nationalgefühl, zum Beispiel, wenn man über die Vertriebenenproblematik, die Erinnerungsdiskurse etc. spricht, die Kanzlerschaften, die Geschichte der Migration, mir sind da einige Sachen eingefallen. Und schon der sehr frühe Ausspruch des Wir sind wieder wer, weist sehr stark auf so ein deutsches Nationalgefühl hin. wo es auf alle Fälle, wo ich sagen würde, da fand eine Modernisierung statt, ist natürlich erstmal im integrativen Moment. Also wer kann sich oder wer bezieht sich gerne auf den Begriff des Deutschseins? Ich glaube, da gibt es eine gewisse Form der Ausweitung. Und auf alle Fälle auf einer symbolischen Ebene ändert sich ganz deutlich was. Bestimmte Tabus, bestimmtes offenes Reden darüber ist seit den 90er Jahren auf alle Fälle deutlicher geworden. Die Rede von der geläuterten Nation steht in diesem Kontext. Und in dieser Einheit, und das ist vielleicht auch die wahrscheinlich erschreckendste Modernisierung, oder vielleicht ja doch relativ erschreckende Modernisierung des deutschen Nationalgefühls, ist diese ekelhafte Integration des Nationalsozialismus. Wir sind eine verantwortlich moralische Nation, die haben wir aus unserer Geschichte gelernt, und jetzt dadurch haben wir eine nicht nur wirtschaftliche Vormachtstellung in Deutschland, sondern auch eine moralische, und dürfen deshalb auch den ganzen anderen Ländern machen, sagen, was sie richtig zu machen haben. Ich glaube, das finde ich einen interessanten Moment dieser Modernisierung. Fragen werden dann natürlich zu stellen, inwiefern sich solche Ideologien wie die Volksgemeinschaft verändert oder nicht verändert. Ich glaube, dass es da Transformationen gibt, aber da bleibt es noch ein bisschen abzuwarten, wie sich diese Zugehörigkeiten zu dem, was denn deutsch sei, festmachen. Meine These wäre momentan so ein bisschen, mit dem Aria-Nachweis ist die Zugehörigkeit umsonst, sonst muss sie erarbeitet werden. Man muss also durch die Performativität im Arbeitsmarkt zeigen, dass man zum deutschen Arbeitskörper dazugehört. Und vor allem in den letzten Wochen wird ja auch kräftig daran gearbeitet, dass man jüdisches Leben in Deutschland unmöglich macht. Zu den antigriechischen Reflexen möchte ich eigentlich nicht so besonders viel sagen, weil ich mich damit nicht besonders gut auskenne. Was mir aber schon offensichtlich ist, ist, dass das Problem nicht, also die Krise nicht als Strukturkrise des Kapitalismus verstanden wird, sondern auf etwas Moralisches, Ideelles etc. ausgelagert wird. Also die Griechen arbeiten halt nicht genug oder geben so viel Geld aus. Diese Widersprüche, so die Ideologie, könnten also, wenn das richtige Ethos etabliert wäre, aufgehoben werden. Man müsste halt mehr arbeiten und mehr sparen. Und wenn sie das halt nicht machen, dann gehören sie auch nicht zu unserer europäischen Gemeinschaft dazu. Und in diesem Moment würde ich ja dann trotzdem wieder auf den Begriff der deutschen Ideologie zurückkommen, weil mir das ganz stark in genau diese Kerbe sticht und man da sowohl eine Modernisierung als auch eine Kontinuität sehen kann. Also ich würde dir da tatsächlich partiell widersprechen. Natürlich ist das Erste, dass man sagt, in den 50ern, 60ern, da war auch der Rassismus noch ein bisschen anders, da bezog er sich nämlich tatsächlich auf Südeuropäerinnen und Südeuropäer, weil das waren die ersten GastarbeiterInnen. Das ist dann im Zuge der Europäisierung verloren gegangen, woran man auch sieht, dass sozusagen die Konstruktion zwischen wir und den anderen sozusagen krisenbedingt sofort sich ändern kann. Also man macht eine europäische Einheit und auf einmal sind alle Europäerinnen und Europäer irgendwie wie wir, und dann gibt es eine Krise und dann gehören auf einmal ein paar Leute nicht dazu, und das ging von heute auf morgen. Das ist schon mal interessant sozusagen festzuhalten in Bezug auf Kontinuität und Brüche. Neues deutsches Nationalgefühl. Ich glaube schon, dass wir sozusagen mit Beginn der rot-grünen Regierung, mit Vorläufern schon unter der Ära Kohl, wenn man sich das genau anguckt, schon da begann die Integration des Nationalsozialismus in die Nationalerzählung, aber war noch sozusagen sehr zurückgedrängt. Mit der rot-grünen Regierung wurde tatsächlich sozusagen ein linkes Selbstverständnis und Geschichtsverständnis staatsmächtig, und da hat man dann gesehen, was passiert, wenn man Auschwitz gedenkt unter der Prämisse, dass Deutschland eine gute Nation ist, was Leute haben müssen, die sich irgendwie als Regierende auf den Standpunkt dieser Nation stellen oder als Wählerinnen oder begeisterte Bürgerinnen und Bürger. Wenn man nämlich sagt, Deutschland ist ein gutes Land, dann kann man zwar an Auschwitz gedenken, aber man muss das irgendwie so biegen, dass nachher hinten wieder bei rauskommt, dass Deutschland ein gutes Land ist, und dann kommt eben das bei raus, dass man sagt, wir sind deswegen gut, weil wir haben A, es hingekriegt, das größte Verbrechen der Menschheitsgeschichte zu begehen, und B, stehen wir noch dazu. Während andere Länder, die gar nicht so schlimme Verbrechen begangen haben, die verdrängen die. Sind wir nicht toll? Das ist aber sozusagen das Äußerste, was sozusagen unter der Prämisse, dass eine Nation was Tolles ist, überhaupt an Aufarbeitung zu leisten ist. Das ist sozusagen auch das Problem, wenn man das jetzt versucht, sozusagen geschichtspolitisch immer wieder zu skandalisieren. Da kommen wir sozusagen in dem bürgerlichen Diskurs nicht weiter, sondern da müssen wir in die Nationform selber angreifen. Weil, genau, denn die Berliner Republik hat gezeigt, man kann aus Auschwitz lernen. Sie hat aber auch gezeigt, man kann auch das Falsche draus lernen. Das Bombardement auf Serbien, auf Jugoslawien, Restjugoslawien war eine Lehre aus Auschwitz, es war nur nicht die richtige. Sozusagen, es ist nicht nur Ideologie, natürlich war es Rechtfertigung, natürlich war es nicht der Grund, diesen Krieg zu führen, sondern Legitimation, aber es war sozusagen, wenn Fischer hingegangen ist und gesagt hat, ich habe nicht nur gesagt, nie wieder Krieg, sondern auch nie wieder Auschwitz, dann war das zwar auf der einen Seite unglaublich ekelhaft, auf der anderen Seite aber tatsächlich irgendeine komische Form von Lehre aus Auschwitz. Das heißt, das ist auch das Problem, wovor wir stehen, dass die Lehre aus der Geschichte immer eine Deutung der Geschichte ist und aus der Geschichte selbst nichts folgt, außer dass man nach Auschwitz nicht so weitermachen kann wie vorher. Und genau das tun die aber, und insofern haben sie tatsächlich auch nichts gelernt. So. Also vielem, was du in Hinsicht auf den Umgang mit Auschwitz oder dem Holocaust gesagt hast, kann ich mich anschließen. Es ist sozusagen die nationalideologische Übung gelungen, aus dem nationalen Menschheitsverbrechen nationales Kapital zu schlagen. Die entscheidende Wegmarke war natürlich das Holocaust-Mahnmal. In den 90ern wurde noch versucht, Auschwitz unter den Teppich zu kehren. Stein gewordener Ausdruck davon ist die neue Wache für die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, also für die Täter und die Opfer, also die erschossenen SSler und ihre Opfer. Und dieser Diskurs, der da stattgefunden hat in den 90ern um das Holocaust-Mahnmal und schließlich die Einweihung 2005, haben diesen plumpen konventionellen Nationalismus schon nochmal herausgefordert und haben oberflächlich zu sowas wie einem postkonventionellen Nationalismus geführt, also zu einem selbstkritischen Nationalismus, der die nationale Schande plötzlich als einen Ort erlebt, an den man gerne geht. Die Jahre darauf haben aber gezeigt, dass eben auch diese selbstkritische, postkonventionelle Identifikation mit der Nation im Prinzip dem gleichen identitären Begehren antwortet. Und das hast du ja auch beschrieben. Also man ist Aufarbeitungsweltmeister, man kann der ganzen Welt jetzt auch zeigen, wie sie es besser macht mit ihren Genoziden im Geschichtsbuch, ja, Belgien, Türkei und so, sollen alle mal gucken. Und das ist eine Position, die vor Jahren noch skandalisiert wurde, die aber inzwischen ganz selbstverständlich von der Bundeszentrale für politische Bildung und so weiter, von der Bundeskulturstiftung in die Welt getragen wird. Ich war kürzlich auf einer Konferenz hier in so einem Konzerthaus, die hieß Kulturen des Bruchs. Und das war eine Jubiläumskonferenz der Bundeskulturstiftung, und da ging es eben darum, jetzt endlich mal nach diesem ganzen Gedenken auch nach vorne zu schauen. Leittheoretiker war Nietzsche, vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben, und so rhetorisch geungt wurde mit Ernst Jünger. Also da wurde dann irgendwann in einem Podium auch von Kulturen des Schlussstrichs gesprochen. Und ich meine, das sind Testballons, wenn die Bundeskulturstiftung sowas veranstaltet, aber es war wirklich eine sozusagen groß ausgestattete Konferenz, also ein Statement der deutschen Kulturnation. Und das zeigt schon, wohin die Reise geht. Also wir haben das jetzt selbstkritisch anerkannt. Es ist auch Teil des kulturellen Kapitals der Nation, dass wir so selbstkritisch sind. Und insofern befriedigt es ein identitäres Bedürfnis. Und gleichzeitig sagen die Leute immer noch, man kann diese Schande ja jetzt auch nicht dauernd vor sich hertragen. Also wenn nicht in puncto Holocaust, dann in puncto Hoyerswerda, Rostock-Lichtenhagen und was da sonst noch so auf uns zukommt. Also die Eingemeindung der Selbstkritik in die nationale Identitätsprojektion ist gelungen. Was mir allerdings so ein bisschen aufstößt, ist, wenn beim Thema neues deutsches Nationalgefühl sozusagen nur von einer Perfidie gesprochen wird, einer Maskerade für das quasi darunter weiter prozessierende Immergleiche des völkischen, andeutungsweise eben auch eliminatorischen Nationalprogramms. Und also in den letzten 70 Jahren hat schon eine Menge stattgefunden, dass sich nicht nur in sozusagen eine Projektion von Kontinuität nationalsozialistischer Ideologie oder völkisch-nationalistischer Ideologie einsortieren lässt. Es sind mit der europäischen Integration ganz handfeste, sozusagen querlaufende Institutionen, Verwertungsprozesse, Vergesellschaftungszusammenhänge entstanden, in denen natürlich das Nationalprogramm als Rückzugsposition gerade im Moment wieder sehr weit nach vorne kommt. Ich glaube, es führt jetzt ein bisschen weit. Ich versuche mir die Runde zuzumachen. Mir ging es im Wesentlichen darum, dass man sozusagen die Geschichte nicht enden lässt in einer. Der Satz wird nichts mehr. Ich breche mal ab. Gut. Thema Griechenland ganz kurz. Deutschland ist mit Abstand die größte Nationalökonomie in Europa, liegt noch mittendrin. Daraus erwächst ganz selbstverständlich eine Vormachtstellung. Man könnte oldschoolig sagen, eine imperialistische Vormachtstellung. Dazu braucht es keinen besonders ausgeprägten deutschen Revanchismus, keinen besonders ausgeprägten Geschichtsrevisionismus. Im Gegenteil, Deutschland könnte noch viel härtere Geschichtspolitik betreiben. Auch die Hetze gegen Griechenland hat nach meiner Auffassung nichts mit historischem Dominanzstreben zu tun, sondern eben primär mit Sozialchauvinismus und Leistungsideologie. Wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Natürlich spielt es auch eine Rolle, andere zu demütigen und sich selbst besser dabei zu fühlen, die eigene Souveränität zu performen. Das scheint mir der relevantere Zusammenhang zu sein in Bezug jetzt auf diese konkret angesprochene Konfliktkonstellation. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass ich an keiner Stelle von einem völkisch-deutschen Nationalcharakter spreche, sondern von Transformation von Ideologien und auch von performativen Kontinuitäten und Brüchen. Also ich will es einfach nochmal betonen, dass ich nicht glaube, dass ich nicht von einem deutschen Wesen spreche, sondern darüber, dass es ideologische Momente gibt, die das erste Mal in Deutschland aufgetreten sind und die sowohl in Form des Bruchs als auch in Form von Kontinuität, eben weil sie performiert werden, weitergegeben werden. Und dass man da natürlich auch offen die Frage stellen muss, ob es sich hier um Transformierungen handelt oder ob es um qualitative Veränderungen handelt. Und deshalb habe ich die Antwort noch eher offen formuliert. Mir wäre an dieser Stelle, wenn man sagt, neues deutsches Nationalbewusstsein, nochmal ein Punkt ganz wichtig. Es gibt natürlich nicht das deutsche Nationalbewusstsein, sondern es gibt 80 Millionen Nationalbewusstseine, die jeweils verschieden sind. Und die verlaufen sozusagen auch unterschiedlichen sozusagen historischen Geschwindigkeiten, könnte man sagen. Und antworten auch verschieden. Das heißt, das war in dieser Diskussion, die wir hier ja so ein bisschen nachstellen sollen, auch immer so ein bisschen Ping-Pong-Spiel. Wenn man sagt, die Nation ist tatsächlich, tritt auf als Geläuterte, bezieht man sich sozusagen auf einen offiziellen Diskurs, wie er in Feuilletons, in PolitikerInnenreden und so weiter öffentlich performt wird. Und in der Beziehung sozusagen stimmt das, was sich Politikerinnen und Politiker noch zur Zeit von Rostock-Lichtenhagen an Rassismus öffentlich rausgenommen haben, würde heute zum Glück niemand mehr unwidersprochen so raushauen. Sozusagen Sarrazins Rassismus funktioniert nochmal ein bisschen anders. Genau, und die anderen haben gesagt, ja, aber guckt euch mal die Leute an. Und dann kann man sehen, auch hier rotten sich noch Mobs zusammen. In dieser Stadt Nähe Greifswald geht es ja gerade wieder los, nicht? Dass es sozusagen diese Form auch immer gibt und sozusagen man das nicht gegeneinander diskutiert, sondern sehen muss, Leute funktionieren verschieden und denken sich auch Verschiedenes und tun dann auch Verschiedenes. So. Okay. Ohne jemanden abzuwürgen und zu übergehen, komme ich dann zur Fragerunde.